Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, dann habe ich keine gute Idee. Interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa 10 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt. Man weiß ja nicht alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Herr Dietmar Schumann ist 32 Jahre alt, in Bayern-Tutzing aufgewachsen, hat an der TU Cottbus Architektur studiert. Er hat sein Studium unter anderem als Reservesoldat, später Reserveoffizier bei der Bundeswehr finanziert. So kam es, dass er 2007 in Afghanistan im Mazar-e-Sharif stationiert war. In dieser Zeit setzte er sich mit anderen Offizieren und Soldaten vor einen kleinen Anbau an einer Schule in dem benachbarten kleinen Ort Guremar ein. Er arbeitet heute als Bauleiter in Wien. Herr Dietmar Schumann, ich heiße Sie in der Sendung Stimme der Architektur willkommen. Seit 2007 beschäftigen Sie sich mit Afghanistan. Können Sie uns bitte erläutern, was Sie 2007 nach Afghanistan verschlug? Na, das ist eigentlich relativ einfach. Ich bin seit dem Jahr 2000 in der Ausbildung gewesen zum Reserveoffizier und dementsprechend 2003 zum Leutnant befördert worden. Und dann stand für mich an, solange ich noch studiere, noch einmal mit in einen größeren Auslandseinsatz zu gehen. Und da hat sich Afghanistan angeboten. Vor allem, also Punkt 1, weil wir natürlich stark dort vertreten sind und zum anderen auch, weil ich noch nie dort war und durchaus mal die Möglichkeit haben wollte, ein Land zu sehen, wo ich eventuell später nicht mehr hinkomme. Wo waren Sie stationiert? Ich war die ganze Zeit über in Mazar-i-Sharif stationiert, also direkt am Flughafen haben wir ein großes Camp, ungefähr Luftlinie 5 Kilometer weg vom Zentrum von Mazar-i-Sharif. Was waren Ihre Aufgaben dort? Ich war primär eingesetzt als Transportoffizier im Stab und hatte sozusagen zu verantworten sämtliche Transporte, die von Afghanistan nach Deutschland, von Deutschland nach Afghanistan und innerhalb Afghanistans abgewickelt werden. Egal ob See, Luft, Straße oder Eisenbahn. Sie waren auch Transportoffizier. Wie sehen Sie den Straßenbau von Afghanistan und Transport? Wie sah aus? Ja, das ist durchaus unterschiedlich gewesen. Es gibt diese sogenannte Ring Road in Afghanistan. Das ist die große Straße, die einmal im Ring, deswegen heißt sie auch so, quer durch Afghanistan geht. Die geht von Kabul nach Norden durch den Hindukusch, nach Mazar-i-Sharif, nach Westen, Herat, dann nach Süden, Kandahar und wieder nach Nordosten nach Kabul rein. Diese Straße, die ist in einwandfreiem Zustand. Ist zwar keine Autobahn, wie man sie aus Deutschland kennt, aber eine sehr breite und sehr, sehr gut ausgebaute Landstraße, würde ich das mal nennen. Alles, was abseits davon ist, ist eher schwierig. Also in Mazar-i-Sharif gab es auch nur eine große Straße, das ist nämlich genau die Ring Road gewesen, die asphaltiert war, der Rest nicht. Das heißt, das sind in Wirklichkeit, ja, wie soll man das beschreiben, einfach Staubpisten, Feldwege, weiß ich nicht genau wo, aber dennoch auch wirklich teilweise großer Verkehr langläuft. Also das Thema von Mazar-i-Sharif nach Kunduz rüber ist im Schwerpunkt, sobald man die Ring Road verlässt, ja, über Staubpisten. Von daher Straßen, Wege, ja, lässt sich schwer beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Sie sind ja Architekt. Haben Sie auch in dieser Hinsicht dort tätig gewesen? Ja, durchaus. Ich hatte das Glück, dass bei einem Projekt, was anstand, noch jemand gefehlt hat aufgrund von Kapazitätsproblemen, der sich des Ganzen architektonisch annimmt. Sprich, ja, einen Entwurf macht, beziehungsweise dann auch statisch berechnet. Und da hatte man sich meiner erinnert, dass ich ja in meiner Hauptprofession Architekt bin und wurde eben gefragt, ob ich nebenbei für dieses Projekt noch zur Verfügung stehen würde. Nochmal zurück zu Ring Road. Sind solche Straßen und Wegen von Streitkräften gebaut oder von den Afghanen oder Sie haben das so vorgefunden? Nein, also das ist definitiv nicht von Streitkräften gebaut, sondern die sind gesponsert von außerhalb, also Geld aus dem Ausland. Das teilen sich die EU und die Amerikaner relativ 50-50. Da geht es darum, Arbeitskräfte oder Arbeitsplätze in Afghanistan zu schaffen, gleichzeitig die Infrastruktur auszubauen, um eben Handel und Wirtschaft zu fördern. Das sind also alles rein afghanische Firmen gewesen, die diese Straßen im Schwerpunkt, ne, es gibt sicherlich auch die ein oder andere Ausnahme, aber im Schwerpunkt von afrikanischen Firmen gebaut wurden. Wie kam es zu der Idee und Organisation der Schulerweiterung in Göremar? Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar ist es in Deutschland üblich, dass jede Kompanie in Deutschland eine Art Partnerstadt hat. Also Patengemeinde nennt sich das in Deutschland, wo man sich halt austauscht, wo man sozusagen, um den Austausch zwischen Militär und Zivilbevölkerung zu fördern, dass man ab und zu mal eben dort vorbeischaut, hilft bei Naturkatastrophen oder auch mal einen Tag für im Kindergarten veranstaltet, wie auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und in diesem Zusammenhang hatten bei uns natürlich im Bataillon auch die Kompaniechefs ihre Paten gemeinsam in Afghanistan. Das heißt, es gab 3-4 umliegende Ortschaften rund um das Camp und jede Kompanie hatte sozusagen einen Ort als Patendorf. Und in dem Zusammenhang war mein Chef mit in dem Ort und hatte sich mit dem Malik unterhalten, in welcher Art und Weise wir unterstützend immer halt so nebenbei ein bisschen eingreifen können, ne? Wie man sich eben unterstützt als Patengemeinschaft. Ja. Und ja, in dem Zusammenhang sagte der Malik, dass es eben zwei große Themen in dem Ort gibt. Das ist zum einen die Schule, die aus allen Nähten platzt, und das, ja, wie soll man das nennen, das Arzthaus. Also, was nur aus einem Zimmer bestand und ein Arzt aus Masai-Sharif ab und zu mal, ich glaube einmal die Woche, vorbeischaut. Beides hatte Kapazitätsprobleme, um alle unterzubringen. Ganz kurz, können Sie auch den Begriff Malik erläutern? Ach so, ja sicher. Der Malik ist der Bürgermeister eines Ortes. Das ist, ich nehme an, der Afghanisch, der Dari-Ausdruck für Bürgermeister. Und der ist, anders als in, wir das in Deutschland gewohnt sind, ein demokratisch gewählter Ortsvorsteher, sondern vielmehr hat das was mit Clan-Strukturen zu tun. Also das ist auch eine quasi Dynastie. Dementsprechend ist auch das Verhältnis des Maliks zum Ort ein anderes, als man das in Deutschland gewohnt ist. Dort ist er eher ein autoritärer Herrscher über dieses Dorf. Bedeutet, wenn der Malik etwas sagt, wird das auch umgesetzt. Also so haben wir das zumindest vor Ort erlebt. Dieser Malik von diesem Ortschaft, ist dann Pashtun gewesen oder weil? Ja, sehr interessant. gerade der Norden ist ja geprägt von ganz vielen Ethnien, die in kleineren Regionen oder sogar bis hin zu einzelnen Ortschaften nur vertreten sind. Und der Ort Göremar ist tatsächlich eine rein pashtunische Ortschaft. Oh. Die mitten im Gebiet der Hazara, Usbeken, Tadschiken halt liegt. Genau. Heißt der Ort Göremar? Göremar, genau. Okay. Ich habe mir sagen lassen, es heißt so viel wie Schlangengrab oder Schlangen. Genau, darüber haben wir auch diskutiert. Haben Sie auch von Stammkriege im Afghanistan was mitbekommen zwischen verschiedenen Völkern im Afghanistan? Also live erlebt nicht. Also gerade der Norden ist ja, wenn man sich sozusagen die Ethnien, die Verteilung der Ethnien anschaut, relativ gemischt. Im Gegensatz zum Beispiel zum Süden, was ja im Schwerpunkt wirklich dominiert wird, auch von Pashtunen. Der Norden ist also, wie gesagt, sehr heterogen strukturiert. Trotzdem haben wir nichts davon mitbekommen. Die einzige Gelegenheit, wo man so ein bisschen Einblick darin bekommen hat, war, als der Malik erzählt hat, dass zu Zeiten des Bürgerkrieges, also sprich die Ära, nachdem die Russen sich zurückgezogen hatte, durchaus ist, ich nenne es mal, Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Ethnien dort gab, schon der ein oder andere ja sein Leben dort gelassen hat aufgrund seiner Ethnie. Ja. Auf welcher Sprache könnten Sie sich verständigen mit Malik? Oder? Also wir haben grundsätzlich, wenn wir unterwegs waren, immer einen Dolmetscher dabei gehabt, der entweder direkt Deutsch-Dari oder Dari-Englisch übersetzt hat. Also das heißt, Dari ist das der Amtssprache oder? Genau, also es gibt zumindest mal zwei Hauptsprachen in Afghanistan. Das eine ist Pashtu, ganz klar, im Bereich der Pashtunen gesprochen, und Dari. Dari ist so eine Art, ist mit dem Persischen verwandt, versteht man auch im Iran zum Beispiel. Also es ist relativ nah beieinander, so ähnlich wie Deutsch und Holländisch vielleicht. Zurück zu den Schulbauten. Können Sie den Zustand der vorhandenen Schule kurz beschreiben? Was waren die ersten Eindrücke vor allem bei Ihnen? Also ich wurde ja erst hinzugezogen, als die Entscheidung dann feststand, naja, wir müssen was mit der Schule machen. Der Zustand war folgender, dass es einen Schulbau gab. Es war nicht ganz klar und auch nicht herauszufinden, wann der eigentlich genau erbaut wurde. Auf jeden Fall war es so, dass es dort 4 Klassenzimmer und ein Lehrerzimmer gab und das Ganze für 600 schulpflichtige Kinder. Man kann sich das vielleicht vorstellen, dass es ein reiner Lehmbau war mit schätzungsweise 1 Meter, 1,20 Meter dicken Wänden, überdacht mit so einer klassischen Struktur, das heißt dicke Hölzer oben quer rübergelegt und dann mit Ast, Matten und Lehm verschmiert. Genau, die Inneneinrichtung waren Schulbänke im weitesten Sinne, allerdings auch schon recht alt, also meine Schätzung beläuft sich auf 10, 15, 20 Jahre. Und wie wurde das Projekt finanziert? Ja, das ist eines der großen Themen unseres Projektes, die Finanzierung. Es ist also so, dass es keine offiziellen Gelder gab. Das heißt, sowohl die Bundeswehr als auch das Ministerium für Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit hat also keinerlei Geld bei uns dazugeschossen. Aufgrund der Kürze der Zeit, ne, jedes Kontingent ist ja nur 4 Monate dort vor Ort, wäre das auch nicht möglich gewesen. Denn in Deutschland ist alles immer sehr bürokratisch und es müssen Anträge geschrieben werden, Anträge müssen bewilligt werden und so weiter und so fort. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, das gar nicht erst anzufangen oder zu versuchen auf diesem Weg, sondern rein durch Spenden abzuwickeln. Und zwar Spenden zum einen der Soldaten, die vor Ort stationiert waren. Wir haben ja knapp 2.500 Soldaten in Masai Sharif, deutsche Soldaten, stationiert gehabt. Dazu kamen noch Norweger, Ungarn, Kroaten und so weiter. Und wir haben also dort Spendenaktionen durchgeführt, indem wir unser Projekt an einem Abend vorgestellt haben, wie wir uns das eben gedacht haben, was wir geplant haben, wie viel Geld wir auch dazu benötigen. Zusätzlich zu dem Geld, was sozusagen einzelne Soldaten gespendet haben, also sprich hier mal 10 Euro oder 20 Euro, waren wir auch noch angewiesen auf Spenden von Firmen bezüglich des Materials. Denn das, was wir vorhatten, erforderte sehr viel. Zum einen Stahlträger, als auch dann Dachdeckungsmaterialien, die in dem Umfang nicht käuflich zu erwerben waren. Kurz eine Frage, können Sie uns auch kurz Ihren Entwurf vorstellen, das Projekt? Naja, als Architekt ist es mir fast ein bisschen peinlich, denn in Wirklichkeit ging es darum, im Schwerpunkt 3 Klassenzimmer anzubauen. Dazu galt es also ein Ort innerhalb dieses Ensembles. Diese Schule ist sozusagen in einem in L-Form gebaut und es galt erstmal einen Platz zu finden, an welcher Stelle man diese Räume anbauen kann und natürlich zu berücksichtigen das Material und vor allem auch das Know-how, wie das alles dann umgesetzt wird. Von daher ging es im Schwerpunkt darum, alles so günstig wie möglich und so einfach wie möglich zu machen. Zudem durfte dann im Nachgang, sollte es keinerlei Wartungs- oder Instandhaltungskosten haben oder zumindest nur in ganz, ganz geringen Bereichen. Und es sollte alles dort vor Ort durch die Dorfbewohner, durch den Malik und seine Truppe dort gehandhabt werden können, ohne dass sie darauf angewiesen sind, dass immer Leute aus oder Soldaten aus dem Camp dahinterher zur Instandhaltung kommen. Von daher, also wenn man das sozusagen übersetzt in ein Vokabular, was in deutscher Architektursprache genutzt wird, war es ein Schuhkarton. 4 Wände und ein Dach. Sie haben vorhin von Stahlträger gesprochen und haben auch beschrieben, dass der alte Bau aus Lehmwänden und Holzträger war. Und finden Sie es sinnvoller, jetzt mit Stahl oder ich weiß jetzt nicht, welche Materialien sonst verwendet werden, weil Lehm und Holz oder vor allem Lehm ist es ja das Billigste, was in Afghanistan auch genug vorhanden ist. Ja, also dazu muss man ein bisschen was auch zu der Entstehungsgeschichte erzählen. Und zwar, um nochmal darauf zurückzukommen, dass jedes Kontingent immer nur 4 Monate vor Ort ist. Das musste also berücksichtigt werden, denn wir mussten das alles so fertigstellen, dass wir definitiv fertig sind, wenn wir aus Afghanistan wieder nach Deutschland zurückfliegen. Ja, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man so eine Art Bauruine stehen lässt und unser Nachfolgekontingent irgendwie keine Zeit, kein Geld, keine Muße oder vielleicht auch gar keine Lust hat, sich zu engagieren. Das heißt, es würde das Ansehen von ISAF natürlich total da niederreißen, ja, wenn dann am Schluss eine Bauruine stehen bleibt. So, und deswegen gab es die Idee, weil wir am Anfang noch nicht einschätzen konnten, ob wir es wirklich schaffen, alles komplett fertig zu bauen, hat mir die Idee, zuerst mal ein einfaches Dach hinzusetzen, ne, so mit modulartig, so dass wenn das Dach steht, man auf jeden Fall die Möglichkeit hat, entweder unsere Nachfolgekontingente oder eben auch die Leute im Dorf selbst, das sozusagen modulweise mit Lehmziegeln Mauern hochzuziehen, um dort dann einzelne Räume zu schaffen. Es war also, wie gesagt, am Anfang haben wir nicht damit gerechnet, dass wir am Schluss auch noch alles fertig kriegen. Deswegen gab es zuerst die Idee oder das Konzept, in der Architektur redet man ja gern von Konzepten, erst das Dach zu schaffen, um dann die Möglichkeit zu bieten für alle anderen, im Nachgang dann Räume unten reinzuziehen. Deswegen hatten wir also das Problem, wie baut man ein Dach? Und da gab es natürlich zuerst die Idee, Holz, logisch. Wobei wir dann von unseren Dolmetschern darauf aufmerksam gemacht wurden, dass Holz eine relativ ungute Idee ist, aufgrund der Tatsache, dass Bäume durchaus Mangelware sind im Norden von Afghanistan. Also die einzigen Bäume, die ich gesehen habe, standen in ein, zwei Privathäusern in Gürdimar. Es gibt also keine Bäume, die irgendwie in der Öffentlichkeit rumstehen. Es gibt keine Wälder oder wie man sich das vielleicht vorstellen kann, auch keine Alleen. Es gibt einfach keinen Baum, keinen Strauch, kein Nüscht. Die einzigen Bäume, die es gibt, stehen wie gesagt in den Gärten von Privathäusern, wo eben die Öffentlichkeit keinen Zugriff drauf hat. Denn Afghanistan ist ja aufgrund seiner kontinentalen Lage auch durch kontinentales Klima geprägt, sprich im Winter sehr kalt, im Sommer sehr heiß. Und in sehr kalten Wintern hat man natürlich die Tendenz zu heizen. Ja, das macht der Mensch manchmal so. Und was verheizt man? Holz. Ja, was macht man, wenn kein Holz da ist? Man nimmt das, was da ist. Und da gab es eben die Gefahr, oder wurde mir darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit besteht, dass man eben sämtliches Holz, diese Erfahrung hatte man woanders schon mal gemacht, abgerissen wird und verheizt wird. Und dem wollten wir also vorbeugen. Und die einzige Möglichkeit, die sich sonst noch bot, war eben mit Stahl zu arbeiten. Also in Afghanistan wird ja Stahl nicht produziert. Wie war es dann mit den Materialien besorgen? Ja, das war eine sehr interessante Geschichte. Also es steht aus zwei Teilen. Zuerst sind wir innerhalb unseres Camps auf Materialsuche gegangen. Und zwar ist es so, dass wir dort auch eine Pioniereinheit vor Ort haben, die das Camp auch mit aufgebaut hat. Und das Camp war nahezu fertig zu dem Zeitpunkt, als ich dort eingesetzt war. Es ist aber jede Menge Material, Stahlträger übrig geblieben, die nicht weiter gebraucht wurden. Und in Absprache dann mit den Verantwortlichen im Camp haben wir dann diese Restträger nutzen dürfen für unser Projekt. Damit waren schon mal die Stützen gesichert. Worum wir uns noch kümmern mussten, waren die Querträger fürs Dach, die dann schon etwas größeren Umfang haben. Die sollten also 6 Meter lang sein, HLB 320. Ja, und um das zu organisieren, haben wir unseren dezentralen Beschaffer, Mohammed hieß der, beauftragt, uns das zu organisieren. Das wird zwar in Afghanistan nicht hergestellt, aber Afghanistan ist ein Land, wo alles möglich ist. Man kann alles irgendwo herbekommen. Sind diese Kontaktpersonen manchmal gefährdet dadurch, dass sie zum Beispiel Kontakt mit Streitkräften haben, oder ist es einwandfrei? Also zu der Zeit, wo ich unten war, hatten wir eigentlich ein relativ gutes Ansehen. Und wenn man dem glauben kann, was halt immer so an Informationen kam, war das auch ganz okay, dass wir da waren. Das heißt, wir waren nicht das Problem. Dementsprechend waren auch Leute, die mit uns Kontakt hatten oder die für uns gearbeitet haben, nicht das Problem. Ganz im Gegenteil. Also wir haben die ganzen umliegenden Ortschaften im Prinzip Arbeitsplätze gegeben. Es gab keine Ortschaft in der näheren Umgebung, wo nicht Leute bei uns im Camp gearbeitet haben, als Dolmetscher. Unter wir versteht man die deutsche Streitkräfte oder überhaupt die ganze Militär? Das heißt, auch die amerikanische Streitkräfte oder nur die deutschen, würde ich sagen? Dieser Ansehen meine ich. Interessante Frage. Ja, also es gab einfach keine Amerikaner bei uns, deswegen kann ich dazu auch wenig sagen. Okay. Also, sind die amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan überhaupt in irgendeiner Weise in Projekten zur Entwicklungshilfe beteiligt oder wissen Sie das, da auch nicht? Weiß ich nicht. Gehört habe ich nichts davon, aber ich will es auch nicht ausschließen. Also ich weiß es nicht, deswegen kann ich dazu eigentlich auch wenig sagen. Diese Region, wo Sie waren, in der Nähe von Mazar-e-Sharif, ist diese Region erdbebengefährdet? Sollten Sie auch beim Ihrem Entwurf auf diesen Faktor achten? Also erdbebengefährdet kann ich nicht sagen. Dazu hat es keine Aussage gegeben. Auch Mohammed, unser dezentraler Beschaffer. Also das ist der, der angestellt war bei uns im Camp und draußen Dinge auf dem Markt gekauft hat oder wo auch immer her organisiert hat. Hat nie irgendetwas darüber erzählt. Und auch in den 4 Monaten, wo ich dort war, gab es keinerlei Erdbeben oder auch keine Anzeichen dafür. Das einzige Thema, was es dort gibt, ist, das ist ja eine Ebene direkt am Fuß des Marmalgebirges und das ist so ein Vorgebirge vom Hindukusch. Das Problem, was dort entsteht, ist, dass Schmelzwasser im Sommer aus dem Gebirge in Massen durch die Ebene flutet und es dort regelmäßig zu Überschwemmungen kommt, wenn man eben keine Maßnahmen trifft. Also das betraf natürlich unser Camp, was auch gegen Überschwemmungen geschützt werden musste, ebenso wie die Ortschaft. Wobei die Ortschaft Gyrimar selbst natürlich ihre Maßnahmen schon lange vorher getroffen hatte. Die leben ja schon ein paar Jährchen dort. Wie war Ihr Eindruck von Mazar-e Sharif? Konnten Sie auch frei spazieren gehen in der Stadt? Dieses freie Spazierengehen, ob das prinzipiell möglich gewesen wäre oder nicht, lässt sich schwer sagen, denn unsere sozusagen Rules of Engagement sehen auf jeden Fall vor, das sind also sozusagen die Regeln, die sich das Militär selbst auferlegt, wie man eben in dem Land auftritt, und die haben es also nicht zugelassen, dass man im Prinzip frei draußen spazieren geht. Grundsätzlich hat sowieso nur jeder, der draußen zu sein, der einen dienstlichen Auftrag zu erledigen hat. Und wenn er keinen zu erledigen hat, dann ist er auch nicht draußen unterwegs. Punkt. Also von daher, ich war natürlich schon draußen. Ich war auch mehrfach in Mazar-e Sharif selbst. Also ich persönlich habe mich nicht unsicher gefühlt. Aber das ist natürlich auch relativ zu sehen. Denn wenn man mit einer ganzen Truppe von 30 Mann schwer bewaffnet bis an die Zähne draußen rumfährt, ist es was anderes, als wenn man jetzt alleine sich draußen bewegen würde. Von daher kann ich es nicht zu 100% sagen, wie die Lage war. Also für mich persönlich war das kein Problem. Ich habe mich nicht unsicher gefühlt. Eine andere Frage wieder zu dem Problematik, die in Afghanistan gibt. Soweit ich weiß, gibt's also in Stadt Kabul gibt's ja keine Kanalisation. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch in Mazar-e Sharif der Fall ist. Falls ja, wie sind Sie damit umgegangen? Oder beziehungsweise für den neuen Entwurf, ein Projekt, was Sie hatten, haben Sie das berücksichtigt oder wie haben Sie die Problematik gelöst? Auch dazu kann ich relativ wenig sagen, denn ob und wenn ja, dann wie es in Mazar-e Sharif eine Kanalisation gab, weiß ich nicht. Aber aufgrund der Tatsache, dass man durchaus am Straßenrand öfter Leute gesehen hat, die ihre Notdurft einfach irgendwo hin verrichtet haben, zweifle ich sogar, ob es in großer Anzahl überhaupt Toiletten gab. Kanalisation ganz zu schweigen, ich weiß es nicht. Aber in unserem Schulbau waren auch keine sanitären Einrichtungen mit inkludiert. Das heißt, diese Problematik stellte sich für uns und unser Projekt einfach überhaupt nicht. Die ganze Schule hatte bis auf zwei Latrinen hinter der Schule, die eher öffentliche Latrinen waren, auch keinerlei Anschluss an irgendwelche Medien. Es gab keinen Strom, kein Wasser und dementsprechend auch kein Abwasser. Von daher. Also wie Sie es vorher gesagt haben, einfach ein Dach über dem Kopf sozusagen. Genau. Sie haben meine Schuhkarton. Sie haben auch da Kontakte gehabt mit Herr Dr. Yazdani. Können Sie davon uns ein bisschen erzählen? Ja, und zwar haben wir vor Ort im Camp auch einen CIMIC-Trupp gehabt. CIMIC bedeutet zivil-militärische Zusammenarbeit, die im Schwerpunkt für die Kontaktherstellung und Haltung mit den öffentlichen Stellen rund ums Camp verantwortlich sind. Also sprich alles, was mit Behörden, öffentlichen Ämtern und öffentlicher Hand insgesamt zu tun hat. Und aufgrund von persönlichen Bekanntschaften mit den Verantwortlichen innerhalb des Camps dafür haben wir eben festgestellt, es erkennt den Leiter der Fakultät für Bauwesen an der Universität in Mazar-e Sharif. Und dann kam mir natürlich gleich in den Sinn, man könnte doch eine Universitätspartnerschaft mit der Universität Cottbus, wo ich ja noch studiert habe, ins Leben rufen. Und von daher hat sowohl mein Kommandeur erlaubt, dass wir uns draußen mit dem Professor Yazdani treffen. Wir sind dann also in sein Architekturbüro gefahren, denn aufgrund von Differenzen innerhalb der Universität war es also nicht möglich, dass wir die Universität besichtigen können. Wir waren dann also in seinem persönlichen Architekturbüro, wurden etwas informiert, was das Architekturbüro treibt, haben mit uns unterhalten, wie man die Universität entwickeln könnte und wie es eben auch ausschaut mit einer Universitätspartnerschaft eben Cottbus und Mazar-e Sharif. Wie ist der Zustand der Gebäude in Mazar-e Sharif, beziehungsweise auch den Zustand von zum Beispiel Unigebäude? Ja, wie gesagt, leider konnte ich die Universität nicht sehen. Das Einzige, was man immer gesehen hat, weil es direkt an der Hauptstraße, an der Ring Road lag, waren die Studentenwohnheime. Natürlich säuberlich getrennt nach Männlein und Weiblein, klar. Und auch die anderen Gebäude in Mazar-i-Sharif sind, ja, wie soll etwas aussehen, nachdem 20 oder 25 Jahre lang Krieg bzw. Bürgerkrieg war? Also, es okay. ist halt runtergekommen, es ist, man sieht heute noch Einschusslöcher, nicht von normalen Gewehrprojektilen, sondern auch von, ich nehme an, Bazookas oder Panzern. Das ist schwer zu entscheiden, wenn man einfach nur ein riesiges, klaffendes Loch in einer Mauer sieht oder in einem Haus. So sieht das halt aus. Und es gibt im Schwerpunkt bis auf die Ring Road eben keine Asphaltstraßen. Das heißt, sobald es einmal regnet, ist alles versinkt im Matsch. Es ist gewöhnungsbedürftig, vor allem für die Augen eines, sag ich mal, Mitteleuropäers. Aber offensichtlich hat man sich durchaus an diese Situation gewöhnt. Sie haben vorhin erzählt, wegen der Temperaturdifferenzen. Afghanistan ist das Land mit den größten Temperaturdifferenzen weltweit. Wie ist die traditionelle Weise damit umgegangen? Ja, die traditionelle Umgangsweise mit Temperaturgeschichten habe ich auch natürlich erst im Nachgang, als ich an meiner Universität ein Projekt nochmal hatte zum Thema Afghanistan. Weil vor Ort ist alles, gibt es keine traditionelle Bauweise mehr. Bedeutet, dass jedes Haus entweder nichts oder eine Klimaanlage besitzt, dass die meisten Häuser... Auch in den Dörfern? Auch in den Dörfern. Also ich hab durchaus Bilder, wo man kleine Lehmhütten sieht und außen ist eine Klimaanlage dran. Oder eben, also wie gesagt, das Thema ist, dass es ja traditionell über Luftzug atmet, diese sogenannten Budgies. Genau, Infanturme. Genau, das funktioniert im Prinzip nach dem Kapillarprinzip, nachdem auch Bäume arbeiten und das Wasser aus dem Boden ziehen. Aber die habe ich kein einziges Mal in Afghanistan gesehen. Von daher kann ich dazu auch wenig sagen. Sicherlich wurde das früher so gemacht, war auch relativ erfolgreich, aber bereits vor dem Bürgerkrieg, bevor die Russen einmarschiert sind, schon in den 60er, 70er Jahren, hat man natürlich noch unter dem damaligen König versucht, sich dem Westen zu öffnen und natürlich auch die Technologien des Westens zu übernehmen. Und bereits in der Zeit hat man schon mehr oder weniger, also zumindest in den größeren Städten auf jeden Fall, nicht mehr traditionell gebaut, sondern ganz klassische Stahlbetonbauten hochgezogen, wo man heute auch noch jede Menge Ruinen davon sehen kann. Also das heißt, man kann sagen, dass die traditionelle Bauweise ausgestorben ist in Afghanistan? Zumindest was die Klimatisierung der Gebäude angeht. Denn natürlich werden auch heute noch die meisten Gebäude mit Lehm gebaut, wobei weniger Stampflehm verwendet wird als Lehmziegel. Also auch Gyrimar, der einzige, in Anführungszeichen, Wirtschaftsbetrieb, war eine Lehmziegelei. Wobei man sich das jetzt nicht sozusagen als Unternehmen in einem Haus vorstellen kann, sondern da wird einfach stumpf aus dem Boden Lehmziegel ausgestochen und zum Trocknen gestapelt. Und dann hat man sie zum Bauen verwendet. Also, das war's. Und daraus sind auch die meisten Gebäude gebaut. Und daraus haben wir dann auch später die unter dem montierten Dach mit den Stützen dann auch die Klassenzimmer hochgezogen aus den Lehmziegeln eben direkt vor Ort. Zu dem Projekt, wie lange hat es gedauert von der Idee bis zur Fertigstellung? Beziehungsweise sind die dann fertig geworden mit dem Projekt? Ja, also wir sind fertig geworden. Die Idee, die Entscheidung, tatsächlich die Schule, eine Schulerweiterung in Angriff zu nehmen und nicht das Ärztehaus zu unterstützen, ist so um den 23. April rumgefallen. Am 25. April sind wir bereits rausgefahren, habe ich Nivelliergerät mitgenommen, Bandmaß und habe erstmal die bestehende Schule aufgemessen. Und die ganz normalen Vorgehensweisen, wie man das eben auch aus Deutschland kennt, ne, einen Vorentwurf machen, Entwurf, dann eine Statik auch zu einem Entwurf zu machen, aufgrund der Tatsache, dass ja sonst kein Statiker vor Ort war. Das muss ja schließlich auch alles halten, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn eine Schule, die Eis aufgebaut hat, zusammenbricht und 30 Schüler unter sich begräbt. Auch fürs Ansehen eher schädlich. Von daher musste da eben viel Augenmerk drauf gelegt werden. Und letzten Endes, als alles fertig war, Dach, Stützen und die Räume inklusive verputzt, ein PVC-Boden eingelegt, die Schulbänke, Tische und Tafeln und Bilder installiert, waren wir am 27. Juni, also exakt 2 Monate später, fertig damit. Haben Sie das alles selber gebaut oder könnten Sie auch auf afghanische Hilfe... Arbeitskräfte sozusagen Arbeitskräfte. Angewiesen. Ja. Naja, das Projekt bestand aus 2 Phasen. Und zwar die erste Phase war, das Dach zu errichten, da wir ja nicht wussten, ob wir fertig damit werden. Und alles, was mit diesem Dach zu tun hat, war zu 98% Arbeit von unseren Soldaten, Denn Soldaten haben ja im Normalfall immer vorher schon eine Lehre, Ausbildung oder sonst irgendetwas gemacht, bevor sie zur Bundeswehr kommen. Das heißt, wir hatten bei uns in der Kompanie Glück, wir konnten auf alle möglichen Fachkräfte zurückgreifen. Wir haben unter den Soldaten eben Schweißer, Betonierer, Zimmerleute und so weiter und so fort alles gehabt, Maurer, so dass wir also das geballte Fachwissen vor Ort hatten. Wir haben uns also überlegt, wie wir das Ganze realisieren können und haben uns dann zu einer Modulbauweise entschieden, die also darauf basierte, dass wir unsere Stützen setzen und dann einzelne Dachmodule vorfertigen im Camp. Denn es ging ja immer auch um die Sicherheit. Das heißt, je weniger man draußen ist, umso sicherer ist man. Dann galt es also, diese sogenannten Dachmodule herzustellen, von denen es sechs Stück gab. Die waren 6 Meter auf 3 Meter lang, schon fertig innen mit einem Rost versehen, mit Wärmedämmung versehen, mit Dampfdiffusionsfolie versehen, sodass sie vor Ort nur noch aufgesetzt werden mussten, an den Stützen befestigt und dann am Schluss noch eine Dachdeckung drüber gezogen werden musste. Genau, das war Phase 1. Phase 2 bestand dann darin, die einzelnen Klassenzimmer hochzuziehen. Und dafür haben wir tatsächlich eine afghanische Firma gefunden. Wir haben das also genauso gemacht, wie man das in Deutschland gewohnt ist. Wir haben also Mengen ermittelt, ein Leistungsverzeichnis erstellt, haben eine Ausschreibung gemacht, haben mehrere afghanische Firmen, die auch zum Teil schon im Camp gearbeitet hatten, angeschrieben, sie würden bitte ein Angebot dafür abgeben. Und dann gab es tatsächlich eine Firma, Nakobau hieß die, weiß ich gar nicht mehr genau, die gesagt hat, alles klar, wir können das zu dem und dem Preis machen. Und dann für, ich glaube, 2.500 US-Dollar haben wir dafür dann bezahlt, Material und gestellt haben und die Wände hochgezogen haben, inklusive Verputzen, Fenster und Türen einbauten. Genau, Anschlüsse eben an das Dach und so weiter. Und wie war die Sicherheitslage während des Baus für die Soldaten? Es gibt natürlich ein ganz klares militärisches Prozedere, wenn man in einem Einsatzland unterwegs ist. Bedeutet, dass wir bei unseren Tätigkeiten immer berücksichtigen hatten, dass wir immer einen Bautrupp brauchen, ganz klar, die vor Ort eben die Bautätigkeiten durchführen und gleichzeitig immer noch einen Sicherungstrupp, der eine Art Sicherungsring um unsere Baustelle legt, um uns vor Eventualitäten zu schützen, nenne ich das mal. Wobei es in der gesamten Zeit natürlich nicht dazu gekommen ist. Und ich persönlich hatte auch das Gefühl, dass der Malik durchaus die Macht hat, dafür zu sorgen, dass uns in der Zeit, wenn wir bei ihm Gast sind, auch nichts passiert. Also von daher gab es eigentlich keine Unsicherheiten in dem Sinn. Nichtsdestotrotz war natürlich immer ein Sicherungstrupp mit dabei. Können Sie zivile Organisationen auch beobachten, die im Entwicklungsbereich aktiv waren? Oder waren Sie die einzige Kraft? Nein, wir waren natürlich nicht das einzige Projekt. Es gibt ja, wie gesagt, immer wenn die deutsche Bundeswehr irgendwo ist, und sei es auch in Deutschland, gibt es immer Bestrebungen, Kontakt zur Zivilbevölkerung herzustellen und zu unterstützen und sich gegenseitig auszutauschen. Und dementsprechend gab es mehrere solche Projekte. Es gab in der Stadt knapp 4 Kilometer daneben in Kisalabad gab es auch ein Projekt. Dort ging es um eine Mädchenschule, die mit ausgestattet wurde mit neuen Möbeln, mit einer Latrine. Also das heißt, überall in Camps, wo deutsche Soldaten sind, ist im Umfeld gibt es dann keinen Ort, der nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise in der Patenschaft mit eingebunden ist. Was darüber hinaus passiert ist, ist schwer zu sagen, denn die Provinz Balk, in der auch Mazar-i-Sharif liegt, gehörte zum schwedischen PRT. PRT bedeutet Provincial Reconstruction Team und das ist ein Konzept, die in der ganzen Nordregion angewendet wird, dass es für jede einzelne Provinz immer ein PRT gibt, die im Schwerpunkt die zivil-militärische Zusammenarbeit als Schwerpunkt das eben haben. Das heißt, dort Brücken bauen, Krankenhäuser, Schulen, die komplette Infrastruktur unterstützend mit aufbauen. Und aufgrund der Tatsache, dass das in der Provinz Balk das schwedische PRT zuständig war und nicht wir, kann ich also wenig dazu sagen, denn das, was im direkten Umfeld war, haben wir also zusätzlich zu unserem eigentlichen Auftrag immer noch gemacht. Und was darüber hinaus passiert ist, kann ich einfach nicht sagen, denn von den Schweden hat man nicht viel gesehen, ich weiß es nicht. Vielleicht mit Sicherheit ist irgendwo irgendwas gelaufen, aber ich kann jetzt halt einfach keine Aussage dazu machen. Was glauben Sie als Architekt, was trägt beim dauerhaften Entwicklung in dieser Region bei? Naja, das ist ja immer der große Schwerpunkt, ne? Die Nachhaltigkeit der Dinge, die man dort tut vor Ort. Und es gibt einfach Themen, wo man weiß, okay, das ist irgendwie so ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich Menschen Geld gebe, um irgendetwas zu tun, kann ich davon ausgehen, dass es sicherlich weniger nachhaltig ist, als wenn ich diese berühmte Hilfe zur Selbsthilfe anwende. Und deswegen ist bei uns auch das Thema gewesen, den Schulbau zu unterstützen. Denn Afghanistan hat tatsächlich das große Problem, eine der höchsten Analphabetenrate auf der Welt zu haben. Was übrigens auch dann der Grund dafür ist, dass es immer wieder zu Ärgernissen kommt. Denn wer keine Bildung hat, hat natürlich auch wenig Aussicht darauf, einen Job zu bekommen. Und das war unser Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir eben einen Schulbau forcieren und dann damit auch den Kindern die Möglichkeit geben, später einen Beruf zu erlernen und nicht darauf angewiesen zu sein, durch, naja, aus unserer Sicht illegale Tätigkeiten ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sprich Drogen, Waffen und so weiter und so fort. Denn so überall in Afghanistan, natürlich auch im Norden, gibt es immer noch große, naja, Warlords, in Kolumbien würde man Drogenbarone sagen, die ihr Geld damit verdienen, dass eben die staatliche Macht aus Kabul dort nicht hinreicht, die selbst Macht ausüben, die über Drogen und Waffenschmuggel bis hin auch zum Menschenhandel ganz viel Geld machen und einen Haufen Afghanen in Lohn und Brot quasi stehen haben. Und um diesen Kreislauf zu durchbrechen, fanden wir das ganz, ganz wichtig, dass man eben, wie gesagt, die Bildung fördert. Grundsätzlich wird sowieso Infrastruktur ist immer das große Thema. Ne? Ohne Straßen gibt es keinen Handel und ohne Handel kein Geld und so weiter und so fort. Und Krankenhäuser, alles was mit öffentlicher Infrastruktur zu tun hat, wird natürlich nicht nur jetzt durch die Truppen vor Ort, sondern vor allem auch durch die entsprechenden Entwicklungs- und Zusammenarbeitsministerien in den verschiedenen Ländern eindeutig und primär gefördert. Das heißt, als Entwerfer waren Sie sich sicher, dass diese Schule, dass Sie entworfen hatten, damals waren Sie sich sicher, dass auch man Lehrer findet für diese Schule? Mit den Lehrern ist gar kein Problem. Es gibt genug Lehrer, wobei die Schule oder das Dorf allgemein das Problem hat, ein pashtunisches Dorf zu sein und dementsprechend über keinerlei Mittel aus der Provinz verfügen. Das heißt, es fließen keine Gelder von Mazar-i-Sharif nach Gürimar aufgrund der Tatsache, dass es ein pashtunisches Dorf ist. Dennoch gibt es Lehrer, und zwar nicht wenige, bis hin zu Englischlehrern, das ist eigentlich tatsächlich ganz erstaunlich, die aus Mazar-i-Sharif kommen und dort unterrichten. Aufgrund der geringen Kapazität wurde es bis jetzt immer in 3 Schichten gehandhabt. Das ist also immer 4 Stunden Unterricht für eine Runde Kinder, dann gehen die nach Hause, dann kommen die Nächsten und so weiter. Ich weiß nicht, wie die Eltern jetzt eingestellt sind. Wollten die auch die Kinder zur Schule schicken oder gab es damit auch Probleme? Überhaupt gar kein Thema. Selbst die Mädels bis hin zu 12-, 13-, 14-jährigen Mädels, alles was darüber hinausging, hat man nicht mehr gesehen. Ich denke, das wurde absichtlich unseren Augen vorenthalten. Aber wie gesagt, bis zu 13-, 14-jährigen Mädels waren auch in der Schule. Es gab eigene Mädchenklassen und Jungsklassen. Wie gesagt, der Ort hat 2.500 Einwohner und davon 600 schulpflichtige Kinder und die hat man auch jeden Tag gesehen. Es war natürlich immer ein Highlight, wenn wir dann mit unseren großen Baggern und Kränen vorgefahren sind. Das ganze Dorf stand halt drumherum, da haben halt mal 1.000 Leute zugeschaut. Wie war der Kontakt zu den Schülern und den Dorfbewohnern? Hatten sie auch Kontakt gehabt oder war das eher, sie waren nur als Zuschauer? Naja, also das ist natürlich zwiegespalten. Das ist natürlich auch eine charakterliche Frage jedes Einzelnen, wie er eben mit Neuen und Fremden umgeht. Mhm. Ne? Also ich persönlich habe damit ja gar kein Problem. Ich bin ja da etwas aufgeschlossener als vielleicht der eine oder andere. Also ich habe mich einwandfrei, ich habe mich mit den Lehrern unterhalten, immer halt so zwischendurch. Und es gab natürlich auch eine ganz nette Klasse von Jungs, die waren so im Alter zwischen 12 und 22, die sogenannte Englischklasse. Die haben halt also Englisch gelernt, ganz erstaunlich, denn ich konnte mich leider mit dem Lehrer auch nicht wirklich unterhalten, denn er konnte gar nicht richtig Englisch. Und wie war der Unterricht? Ja, keine Ahnung, es ist sehr schwierig, denn wenn wir kamen, wurde der Unterricht immer ausgesetzt. Ne? Zum einen natürlich aufgrund der Action, die dort geliefert wurde und zum anderen natürlich auch aufgrund des Lärms. Das war also dann im Prinzip nicht mehr möglich zu unterrichten. Aber die Jungs aus dieser Klasse, die waren also mit ihren Hello, Hello natürlich ganz stolz und wir haben uns ein bisschen unterhalten und Fotos miteinander gemacht, also das passt schon. Die waren super lieb, super nett. Können Sie auch mehr als Hello sagen? Ja, sorry. Nee, weil da fragt man sich, ob die Lehrer auch qualifiziert sind. Also wenn die sagen, dass die nicht mal... Ja, qualifiziert ist immer so eine Frage. Nach welchem Maßstab qualifiziert? Herr Schumann, das Bild, das Sie von Afghanistan uns schildern, ist das ziemlich anderes als als das Bild, das man von Medien von Afghanistan sieht. Wie sehen Sie diesen Unterschied oder merken Sie diesen Unterschied? Oder ich meine, Sie haben auch Afghanistan live überlebt. Erlebt, Entschuldigung. Ja, auch überlebt, war eine Frage. Nein, also es ist natürlich ganz klar, dass in Medien, das werden Sie sicherlich auch kennen, gilt dieser Leitspruch, Bad News are Good News. Ja, denn damit wird Auflage gemacht, damit wird Quote gemacht. So. Und es macht natürlich auch wenig Sinn für einen Fernsehsender oder Zeitung, über die ganz normalen kleinen Dinge zu erzählen, die einfach relativ uninteressant für die breite Bevölkerung, zumindest in Deutschland, ist. Also werden natürlich immer nur die Geschichten erzählt, wo es was Aufregendes gab. Und im Normalfall sind es dort irgendwelche Anschläge, irgendwelche toten deutschen Soldaten. Das sind die Themen, die Auflage bringen. So, darüber wird berichtet und über alles andere eben nicht. Ich wollte nur fragen, weil das mit den Lehrern beschäftigt mich immer noch. Ich frage mich, also, ob das jetzt sinnvoll ist, wenn man nur eine Schule baut, damit Kinder sich da sammeln und aber keine qualifizierte Lehrer dasteht. Meinen Sie nicht, dass es halt auch eine Hilfe ist oder beziehungsweise, dass Sie auch Lehrer brauchen, die denen auch etwas beibringen? Sicher, auf jeden Fall. Dass man halt auch in der Hinsicht eher hilft? Naja, das ist halt immer so eine Frage. Ne? Wir waren dort als Soldaten unterwegs. Es ist nicht unser Auftrag, dort Wiederaufbau zu betreiben. Unser Auftrag ist es, Sicherheit herzustellen, damit überhaupt ein Wiederaufbau stattfinden kann. So, und aufgrund der relativ instabilen Lage haben halt, sag ich mal, die Kräfte oder die NGOs, diese Non-Governmental Organizations, einfach Bedenken, nach Afghanistan zu gehen. Das heißt, dass auch relativ wenig dann auch passiert. Und dort natürlich immer geballt an einem Punkt. Kabul ist ja immer das Thema, in Kabul passiert sehr viel. Und alles, was nicht Kabul ist, bleibt immer so ein bisschen außen vor. So, das heißt, wir sind sowieso schon weit über unseren Auftrag darüber hinausgegangen, indem wir überhaupt etwas dort gemacht haben, außer eben Patrouille zu fahren. Und wir können es sicherlich, also wir jetzt als Bundeswehr, als Soldaten auch vor Ort überhaupt nicht sicherstellen, dass dort irgendwie Lehrkräfte, keine Ahnung, wo die herkommen sollen, weiß ich nicht, das müssen andere Stellen entscheiden, das müssen andere Stellen fördern. Mhm. Aber um auf die Frage zu kommen, natürlich ist es notwendig, gar keine Frage. Denn wir haben es ja live erlebt, ja, wenn der Englischlehrer nur Hello und Sorry sagen kann und ansonsten einfach nichts versteht von dem, was ich erzähle, dann fragt man sich natürlich auch, ob es irgendwie sinnvoll ist. Gar keine Frage. Haben wir auch. Ja, ich sehe es nur ja, nach Ihren Beschreibungen sehe ich so, dass es genauso wichtig ist, Schulen zu bauen und auch die Lehrer zu qualifizieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich weiß auch, dass in Mazar-i-Sharif auch Lehrer ausgebildet werden an der Universität. Mhm. Ja? Aber das dauert halt einfach. Die Universität musste erst wieder aufgebaut und in Betrieb genommen werden. Und dann studiert man halt auch nicht nur irgendwie 3 Tage, sondern halt auch mal 3 Jahre, bis man fertiger Lehrer ist. Und das dauert halt einfach. Aber das Wichtige ist, dass es läuft. Ja. Ja? Dass man diesen Prozess angestoßen hat und der sich dann einfach sozusagen als Selbstläufer weiterentwickelt. Herr Schumann, was ist als stärkster Eindruck geblieben von Afghanistan-Aufenthalt? Mein stärkster Eindruck. Erstens, dass Afghanistan wahrscheinlich das schönste Land auf Erden ist. Also wir sind dort ein bisschen ins Marmalgebirge reingefahren. Ein wundervolles Land. Das sind traumhafte Landschaften. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich habe Bilder davon. Hammer. Ja, absolute Hammer. Und was auch ganz wichtig ist, 2 Dinge zum Thema Bevölkerung dort. Also zum einen ist mir aufgefallen, und das scheint mir persönlich das ganze Grundübel aller Themen zu sein, die es dort gibt, dass ein Menschenleben relativ wenig wert ist. Also bei uns im Mittelwesteuropa ist ja das Menschenleben das höchste Gut, was es gibt, prinzipiell. Und in Afghanistan ist es einfach viel, viel weniger wert. Das ist so eines der Themen. Andererseits bin ich mir 100% sicher, und so habe ich es auch erlebt, dass garantiert 95 oder wenn nicht sogar 99% der Leute, der Afghanen, gar kein Interesse daran haben an Mord, Totschlag, Krieg und überhaupt. Die wollen auch einfach nur in Ruhe leben. Sie wollen ihres Lebens sicher sein. Sie wollen einen Job haben, Dach über dem Kopf und dass ihre Kinder irgendwann mal besser geht als ihnen selbst. Also nicht anders als bei uns auch. Aber wenn man immer so diese Medienberichterstattung mitverfolgt, dann ja, wird ein ganz anderer Eindruck vermittelt, aber das stimmt einfach nicht. Das sind ganz normale Leute. Ja, da fragt man sich, wie so ein falsches Bild ermittelt wird. Na, wie gesagt, weil man immer nur die negativen Nachrichten vermittelt bekommt. Das ist doch total langweilig, jemanden zu interviewen, ja, der irgendwie nur seinen Job macht und seine Kinder ernährt und auf die Schule schickt. Darüber wird doch kein Bericht gedreht. Herr Dieter Schumann, wir bedanken uns. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ach, immer wieder gern. Und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.